Italiener Blues. Ah ne, Johnny B. Good, ja. Kax, jetzt direkt auf der Stelle. Die Sponsoren, Kax. Muss aber eine neue Klatsche. Bisschen mehr Gesang auf dem Monitor jetzt. Bei mir ist gut.